Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Ich spüre, da sind einige Menschen hier noch, die mit konkreten Nöten gekommen sind und konkrete Dinge, die dir auf dem Herz liegen, die dich belasten. Es kann sein, dass deine plötzliche Diagnose gekommen ist vom Arzt. Es kann sein, dass eine schlechte Nachricht gekommen ist von deiner Bank. Es kann sein, dass etwas in deiner Familie passiert ist, was dir einfach wie einen Schock versetzt hat und was einfach in deinem Leben jetzt gerade auf deiner Seele so stark liegt. Und weißt du, Gott möchte dir heute Morgen begegnen. Seine Gegenwart ist hier. Der Martin hat es gerade gesagt. Er ist die Antwort auf alle deine Nöte und auf alle deine Probleme. Und wenn du hierher gekommen bist und du bist gerade jetzt einfach in dieser Situation, da ist etwas, was konkret wirklich auf deine Seele gekommen ist, gegen dich gekommen ist oder gegen deine Familie oder gegen deine Finanzen oder gegen deinen Körper oder in welchem Bereich auch immer, streck dich einfach mal aus. Wir wollen nochmal zusammen beten, auch hier über Livestream. In Jesu Namen, ich danke dir, Vater, für diese Nöte, Herr, denen du jetzt begegnest, Herr. Du bist der, der Nöten begegnet, Herr. Du bist der, der Nöte wendet, Vater, in dem Namen Jesu Christi, Herr, nehmen wir Autorität heute Morgen hier über jeden Geist der Krankheit. Wir nehmen Autorität über jede Diagnose, wie Martin gesagt hat, über jeden Namen, der genannt worden ist von irgendeinem Arzt. Wir nehmen Autorität darüber in dem Namen Jesu Christi, der der Name ist, der über alle Namen ist. Und wir befehlen diesen Krankheiten in dem Namen Jesu Christi zu weichen. Wir zerbrechen diese Diagnosen in dem Namen Jesus, Herr. Wir sprechen deine Diagnose aus, nämlich durch deine Wunden ist uns Heilung geworden, Herr. Wir setzen diese heilende, wunderwirkende Kraft frei, Herr, in jedem einzelnen Körper hier im Raum und auch bei Menschen, die uns auf dem Herzen liegen, auch über Livestream. In dem Namen Jesu, ich danke dir für deine heilende, wunderwirkende Kraft, ganz egal, wie der Name genannt wird, MS oder Parkinson oder Krebs oder wie auch immer dieser Name genannt wird, er ist unter deinen Füßen, Jesus. Und das nehmen wir jetzt in Anspruch. Halleluja. Und wir sagen, danke Jesus für deinen Sieg. Wir sagen, danke Jesus für deinen Namen, Herr. Danke, dass sich in deinem Namen diese Knie beugen müssen, Herr. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, dass sich in deinem Namen, Herr, das beugen muss, Herr. Herr, was gegen uns gekommen ist, dass in deinem Namen sich eine Finanzdiagnose beugen muss von Insolvenz oder von Bankrott. In dem Namen Jesus oder von Konto ist leer. In Jesu Christi Namen, danke, Vater, dass du derjenige bist, der Nöte wendet, Herr, dass du derjenige bist, der die Dinge verändert, dass du derjenige bist, der Wege schafft, Herr, wo vom Natürlichen her kein Weg ist, Herr. Herr, wir leugnen nicht die Fakten, Herr, aber wir glauben deiner Wahrheit, Herr, die über den Fakten steht, Herr, die stärker ist als die Fakten, Herr. Du kannst die Fakten verändern, du kannst die Zahlen verändern, Herr. Herr, du kannst die Herzen verändern, Herr, in dem Namen Jesu Christi. Du kannst die Schulden streichen, die gedrückt haben, in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi, Herr. Wir rufen deinen Namen aus über diesen Situationen. Halleluja, Halleluja. Bet mal im Geist. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und Vater, in dem Namen Jesus rufen wir deinen Sieg aus, auch über all den Familienangehörigen, all den Menschen, Herr, Herr, die uns auf dem Herzen liegen, Herr, die mit Nöten behaftet sind, gerade jetzt, Herr, Herr, die vielleicht uns selber persönlich Not machen, Herr. Danke, Herr, dass du dem drogenabhängigen Jugendlichen begegnest, Herr. Danke, Jesus, dass du dem Alkoholiker begegnest, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du dem Ehepaar begegnest, Herr, das vor der Scheidung steht oder massive Probleme hat, Herr. Danke, Heiliger Geist, Herr, wir setzen deine Kraft frei, Herr. Hin zu diesen Menschen, Herr, die du uns gerade jetzt aufs Herz gelegt hast, Herr. Wir setzen deine Kraft frei, Herr, hin zu diesen kostbaren Söhnen und Töchtern Gottes oder auch wenn es Menschen sind, die dich noch nicht kennen, Herr. Wir setzen deine Kraft frei, Herr, dass diesen Nöten begegnet ist, Herr. Wir setzen deine Kraft frei, Herr, dass diesen Menschen gedient ist, Herr. Herr, wir setzen deine Veränderung, Herr, deine Verwandlung frei, Herr, durch die Liebe Gottes, Herr, in Jesu Christi Namen. Sag einfach mal, ich setze deine Liebe, Vater, frei hin zu diesem Menschen oder diesen Menschen. Ich setze deine Liebe, Vater, frei hinein in diese Situation. In Jesu Namen. Halleluja. Du sorgst für uns. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sag zu irgendjemand in deiner Nähe, Gott sorgt für dich. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Ich möchte gerne heute Morgen mit euch über etwas sprechen, was mir sehr auf dem Herzen liegt und wovon ich glaube, dass es letztendlich die Antwort ist auf jede Not und auf jedes Problem, das sich in deinem Leben oder im Leben von Menschen um dich herum erheben mag. Und ich möchte starten heute Morgen mit Apostelgeschichte 3, Vers 19, wo es heißt, Petrus predigt da in seiner zweiten Predigt nach Pfingsten und er sagt da, nachdem er den Lahmen geheilt hat an der schönen Pforte und die Volksmenge zusammengelaufen war und so weiter, sagt er ihnen, dieses Wunder ist nicht passiert durch irgendeinen Menschen oder durch menschliche Kraft, sondern dieses Wunder ist passiert durch den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, ja, und der auferstanden ist aus den Toten. Und dann sagt er in Vers 17, sagt er, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündet hat, nämlich, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Halleluja. Soweit das Wort Gottes. Was Petrus hier mit anderen Worten sagt, ist, er sagt, Jesus Christus muss so lange im Himmel bleiben. Er muss so lange zur Rechten des Vaters bleiben. Er kann so lange nicht wiederkommen auf die Erde, bis alles wiederhergestellt ist, was durch die Propheten des alten Bundes vorausgesagt worden ist. Und er sagt auch, die Voraussetzung dafür, dass es geschehen kann, ist, dass die Menschen zu ihm umkehren und dass Zeiten der Erfrischung kommen vom Angesicht des Herrn, so wie sie an Pfingsten zum Beispiel diese Zeit der Erfrischung, diese Zeit der Ausgießung Gottes erlebt haben. Das muss vorausgehen, damit die Wiederherstellung aller Dinge passieren kann. Und ihr Lieben, ich glaube, ich weiß nicht, was du glaubst, aber ich persönlich glaube, dass es durchaus sehr plausibel und sehr wahrscheinlich ist, dass wir genau in dieser Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, von der Petrus hier spricht, leben. Amen. Ich habe ja ein kleines Büchlein geschrieben hier, die Astrid hat es mir hierher gelegt. Das heißt mit dem Titel, ja, die Wiederherstellung aller Dinge. Ja, und da habe ich darüber ein bisschen geschrieben, einfach auch vom kirchengeschichtlichen Hintergrund her und von dem einfach von den Zeichen der Zeit, in der wir jetzt leben, und habe dieses Buch betitelt mit die Wiederherstellung aller Dinge. Und dieser Titel stammt aus Apostelgeschichte 3, Vers 19. Wer von euch hat das Buch noch nicht und wird es aber definitiv lesen? Du hast dich zuerst gemeldet, du darfst kommen, du kriegst es heute umsonst. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Ich glaube, dass vieles dafür spricht, dass wir in diesen Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, der Dinge, von denen Gott durch die Propheten des Alten Testaments vorausgesagt hat, dass wir in den Zeiten der Wiederherstellung dieser Dinge leben. Was also, die entscheidende Frage ist jetzt natürlich, was hat Gott vorausgesagt? Was haben die Propheten vorausgesagt? Und da gibt es natürlich einige sehr bekannte Schriftstellen, auch die wir hier bei Glory Life sehr oft zitieren, wie zum Beispiel Haggai 2, Vers 6 bis 9. Ja, diese Schriftstelle findest du da hinten an unserer Herrlichkeitswand, dieser Goldwand dort hinten. Direkt daneben ist diese Schriftstelle Haggai 2, Vers 6 bis 9, wo es heißt, noch einmal wenig Zeit ist es noch und ich werde den Himmel und das Meer und das Trockene, ich werde es erschüttern und ich werde alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, meines das Silber und meines das Gold, spricht der Herr der Heerscharen, größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Und an diesem Ort werde ich Frieden geben. Amen. Es ist die Verheißung der Gemeinde der größeren Herrlichkeit. Es ist die Verheißung einer größeren Herrlichkeit, als sie jemals zuvor geoffenbart wurde, und zwar in der Gemeinde Jesu. Das ist eine Prophetie für die Gemeinde. Oder wir haben Habakuk 2, Vers 14, was wir auch oft zitieren. Das steht oben auf meinem ersten Buch, Reise in die Herrlichkeit, als Vers drüber. Habakuk 2, Vers 14, wo es heißt, in dieser letzten Zeit oder in den letzten Tagen wird die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllen, so wie die Wasser die Meere bedecken. Amen. Das muss sich erfüllen, damit Jesus wiederkommen kann. Denn Petrus hat gesagt, er kommt erst wieder, wenn alle Dinge wiederhergestellt sind, die durch die Propheten vorausgesagt wurden. Und ich möchte heute, zu einer Schriftstelle gehen, auf die Gott mich jetzt die letzten Tage speziell hingewiesen hat. Und das ist eine, die nicht so oft gelesen wird oder nicht so oft behandelt wird. Und da möchte ich heute hingehen und sie wird uns einfach noch ein bisschen tiefer in das hineinführen, worauf wir als Gemeinde zugehen und wonach wir uns auch ausstrecken sollten und was wir im Glauben ergreifen sollten in dieser Zeit. Wie viele von euch wussten, dass Gott auch in Corona-Zeiten keine Pause macht mit seinem Wirken? Amen. Weißt du, ich glaube, dass manche Gemeinden einen großen Fehler machen, wenn sie sagen, ja, jetzt ist die Zeit, wo wir uns auf die Zeit nach Corona vorbereiten. Weißt du, wie wenn jetzt in dieser Zeit Gott nichts tun wollte. So nach dem Motto, wir bereiten uns vor auf das, was dann irgendwann mal passiert. Aber weißt du, das, was ich dir heute weitergeben möchte, worum es Gott wirklich geht, ja, ist natürlich immer die Frage, was du glaubst, worum es Gott geht. Aber das, worum es Gott wirklich geht, und das wirst du gleich sehen, das ist vollkommen unabhängig von Corona, das ist vollkommen unabhängig von irgendwelchen Abstandsregeln oder Maskenregeln oder sonst irgendetwas, sogar unabhängig von Singverbot, ist vollkommen unabhängig. Und deswegen glaube ich, dass er das, was er tun möchte, nicht auf einen Zeitpunkt verschiebt, irgendwann, wo wir festlegen, ja, nach Corona ist dann die Zeit. Nach Corona kommt dann die große Erweckung. Ich glaube, wenn wir nicht jetzt uns positionieren, wenn wir nicht jetzt die Verheißung Gottes ergreifen, dann kommt es nie. Weil sonst ist es immer morgen. Also der Teufel ist immer gut zu sagen darin, ja, morgen, morgen, nur nicht heute. Sagen alle von des Teufels Leute. Ja, weil ich meine, nichts hasst der Teufel mehr, als dass Gott heute wirkt. Nichts hasst der Teufel mehr, als das Wirken Gottes. Also will er natürlich gerne, dass wir, oder hat er kein Problem damit, wenn wir als Christen glauben, dass Gott wirken will, solange wir nur glauben, dass er es immer morgen tun will. Aber in dem Moment, wo wir wirklich glauben, dass er heute wirkt, dann wird es für den Teufel kritisch und dann sucht er nach irgendwelchen Tricks und nach irgendwelchen Finden, um es doch wieder auf morgen zu verschieben. Und wenn er Corona benutzen kann, dann benutzt er Corona und wenn nach Corona dann nicht mehr Corona ist, dann findet man wieder was anderes. Dann hast du die berühmten Prophetien, die dann immer am Ende des Jahres sagen, ja, nächstes Jahr, da kommt's. Nächstes Jahr. Oh, das Jahr 2021, das wird das Jahr des Durchbruchs. Amen. Das sind wir ja schon. Halleluja. Das ist schon jetzt. Aber wir sagen nicht Ende des Jahres 2021, 2022. 2021 hat es leider nicht geklappt, aber 2022 kommt Gott. Weißt du, Paulus hat gesagt, jetzt ist der Tag des Heils. Heute ist die angenehme Zeit. Sag mal heute. Heute ist die Zeit des Wirkens Gottes. Und ich möchte ein bisschen zeigen, was Gott im Begriff ist zu tun, was Gott tut in dieser Zeit und worum es ihm geht. Und ich möchte mit dir gehen nach Sacharja, Prophet Sacharja, einer der kleinen Propheten. Prophet Sacharja, Kapitel 2, Vers 5. Das ist die sogenannte dritte Nachtvision von Sacharja. Sacharja war ein Prophet, der ungefähr um 520 vor Christus gelebt hat, zu der Zeit, als Jerusalem zerstört war und Babylon hatte Jerusalem erobert und es war noch vor der Zeit, bevor dann Jerusalem wieder aufgebaut wurde unter Nehemia. In dieser Zeit hat Sacharja gelebt und er hat eine Vision, seine dritte Nachtvision und da heißt es folgendermaßen und er schreibt selber, und ich hob meine Augen auf und sah und siehe einen Mann, der hatte in seiner Hand eine Messschnur. Und ich sagte, also Messschnur heißt so viel wie Maßband, ja. Er hatte in seiner Hand ein Maßband und ich sagte, wohin gehst du? Und er sprach zu mir, also dieser Mann, er sprach zu mir, Jerusalem zu messen, um zu sehen, wie groß seine Breite und wie groß seine Länge ist. Das ist der erste Teil der Vision. Und da musst du dir erstmal bewusst machen, worum geht es hier aus der Perspektive von Sacharja. Was muss der erste Gedanke von Sacharja gewesen sein, als er diesen Engel sah, der mit einer Messschnur Jerusalem ausmaß. Jerusalem, das zu diesem Zeitpunkt zerstört war. Der erste Gedanke, der Sacharja natürlich sofort kam, war, okay, Jerusalem wird wieder aufgebaut und zwar mit genau bestimmten Grenzen, mit einer genau abgemessenen Mauer, genau abgemessen, das, weil dieses Messen des Engels spricht dafür, dass Jerusalem in festen Grenzen, in festen Maßen aufgebaut werden wird, genauso wie es dann tatsächlich auch passiert ist zur Zeit von Nehemia. Ja, Nehemia hat ja dann die Mauer aufgebaut mit genau bemessenen Grenzen, hat Jerusalem wieder einen festen Schutzwall gegeben und hat damit diese Stadt wieder errichtet, die zerstört worden war. Und das war das, was Sacharja im ersten Moment in dieser Vision denken musste, dass Gott ihm das zeigen will, dass Gott ihm das prophetisch zeigen will. Ungefähr zur Zeit von Sacharja ist auch der Prophet Haggai aufgetreten, der ja das Volk Israel dazu aufgerufen hat, den Tempel wieder aufzubauen in Jerusalem. Also der mit anderen Worten an dieser Zeit der Wiederherstellung dieser Stadt Jerusalem beteiligt war. Es war also sozusagen, das war das, was in der Luft war. Jerusalem wird wieder aufgebaut mit festen Grenzen, mit sicheren Mauern. Damals waren Mauern sehr wichtig, weil Mauern bedeuteten Schutz. Mauern bedeuteten, okay, das ist die Stadt und alles drumherum ist sozusagen potenziell Feindesland, aber hier in diesen Mauern sind wir sicher. Okay, aber jetzt geht die Vision weiter und jetzt wird's spannend. Weil jetzt geht's nämlich weiter in Vers 7 und dann heißt es, und siehe, als der Engel, der mit mir redete, herausging, da ging ein anderer Engel heraus, ihm entgegen. Und er sprach zu ihm, lauf, rede zu diesem jungen Mann, wahrscheinlich Sacharja gemeint, eine offene Stadt wird Jerusalem bleiben, wegen der Menge an Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und ich selbst werde ihm ringsherum eine feurige Mauer sein, spricht der Herr, und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. Halleluja. Und plötzlich wendet sich die Sicht in der Vision und während Sacharja im ersten Moment noch dachte, ah ja, es geht um den Aufbau von Jerusalem, es geht um den Aufbau der Mauer, kommt im zweiten Teil der Vision ein anderer Engel und korrigiert das ganze Bild und sagt, nein, Moment mal, dieses Jerusalem, das wir dir hier zeigen, ist nochmal ein anderes Jerusalem. Es ist nämlich ein Jerusalem, das nicht durch natürliche Mauern geschützt sein wird, sondern es ist ein Jerusalem, das zum einen voller Menschen sein wird und zum anderen voller Vieh sein wird, wobei du immer im Hinterkopf haben musst, wir haben da andere Vorstellungen heute, aber damals, wenn von Vieh die Rede war im Alten Testament, dann war damit immer materieller Wohlstand gemeint. Ja, Vieh stand für Wohlstand, Vieh stand für materielle Güter. Wer viel Vieh hatte, der hatte heute würdest du sagen, der hat viel Moos. Ja, damals war es viel Vieh oder viel Kohle, kannst du auch sagen heute, ja, je nachdem. Also das war damals das Vieh und so sieht Sacharja einfach diese Stadt voller Menschen und er sieht sie voller Vieh, also voller Wohlstand und er sieht sie ohne Mauer drumherum und damit wird ihm bewusst, aha, hier geht es um etwas anderes, hier geht es nicht um dieses Jerusalem, wie ich es kenne, es geht nicht um den Aufbau dieser Stadt Jerusalem, so wie sie auch stattgefunden hat damals, sondern es geht um etwas anderes. Und was Sacharja damals noch nicht wissen konnte, das wissen wir heute. Es geht hier letztendlich in dieser Vision um einen Vorschatten der Gemeinde Jesu Christi. Es geht auch nicht übrigens, das muss man dazu sagen, es geht auch nicht um das himmlische Jerusalem hier, denn das zeigt eben, dass hier die Rede ist von vielen Menschen und von vielem Vieh. Das heißt, es geht um ganz natürliche Dinge. Es geht tatsächlich schon noch um eine Stadt hier auf der Erde. Es geht um eine Stadt hier im Irdischen. Es geht nicht um das himmlische Jerusalem von Offenbarung 21, 22, die komplett himmlisch sein wird, sondern es geht um eine Stadt hier auf der Erde, ja, die ganz im Natürlichen sozusagen funktioniert, ja, aber es ist eben eine Stadt, die zwar Jerusalem genannt wird, aber die keine Mauer hat und in deren Zentrum die Herrlichkeit Gottes steht. Und der Engel macht deutlich, der Schutz dieser Stadt, der Schutz dieser Körperschaft, der Schutz dieses Jerusalems, des Sahariasid, der Schutz dieses Jerusalems ist eben nicht diese menschengemachte Mauer. Es ist nicht, du könntest jetzt im übertragenen Bedeutung sagen, es sind nicht menschliche Methoden, es sind nicht menschliche Regeln, es sind nicht menschliche Gesetze, sondern der Schutz dieser Stadt liegt darin, dass alles in dieser Stadt ausgerichtet ist auf die Herrlichkeit Gottes. Amen. Mit anderen Worten, dass die Herrlichkeit Gottes das Zentrum dieser Stadt ist. Das heißt, ich lese es nochmal vor. Und ich selbst werde ihm ringsherum eine feurige Mauer sein, spricht der Herr, und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. Weißt du, Gott und seine Herrlichkeit sind eins. Gott ist seine Herrlichkeit. Amen. Die Herrlichkeit ist Gott. Die Herrlichkeit ist die Substanz Gottes selber. Die Herrlichkeit ist seine Präsenz. Gott selber will in der Mitte dieser Stadt sein, die er aufrichtet. Er will mit seiner Präsenz, mit seinem Gewicht, mit seinem Kavod, mit seiner Shekinah, er will in unserer Mitte wohnen und dadurch unser feuriger Ring und Schutz sein. Amen. Halleluja. Das heißt, nicht, weißt du, nicht eine, oder anders ausgedrückt, Sacharja hat ja 520 vor Christus ungefähr diese Vision gehabt, also etwa 550 Jahre vor Pfingsten. Das ist prophetisch, ja? Ja, manche Leute denken, jede Prophetie, die irgendwo kommt, die muss morgen erfüllt werden. Frag mal Sacharja. Aber Sacharja hat tatsächlich 550 Jahre vor Pfingsten vorausgesehen, was Gott mit Pfingsten beginnen wollte zu etablieren, nämlich ein neues Jerusalem. Ja, die Bibel macht deutlich, dass das Jerusalem des Alten Bundes letztendlich ein Symbol ist, oder Symbol ist falsch, ein Vorschatten ist auf das, was im neuen Bund die Gemeinde ist. Amen. Das heißt, ich werde in Zion einen Eckstein legen. 1. Petrus 2,6. Zion ist der Berg Zion, das steht für Jerusalem. Zion und Jerusalem sind eins. Der Berg Zion, das ist der Berg, an dem Jerusalem errichtet ist. Also, ich werde in Zion einen Eckstein legen. Wo hat Gott den Eckstein Jesus Christus gelegt? Epheser 2, Vers 20. Die Gemeinde Jesu Christi, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Mit anderen Worten, Gott hat diesen Eckstein gelegt in der Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde Jesu Christi ist der Ort, in dem er diesen Eckstein gelegt hat. Die Gemeinde Jesu Christi ist das neue Jerusalem sozusagen des neuen Bundes. Und das heißt nicht, dass damit die Stadt Jerusalem für Gott keine Bedeutung mehr hat. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, aber das nur nebenbei bemerkt. Das heißt nicht, dass es für Gott keine Bedeutung mehr hat. Aber es heißt, dass Sacharja hier in dieser Vision von einem anderen Jerusalem sieht oder ein anderes Jerusalem gezeigt bekommt, als dieses natürliche Jerusalem, das noch zu seinen Lebzeiten begonnen wurde, wieder aufzubauen. Sondern er sieht letztendlich prophetisch die Gemeinde Jesu Christi. Er sieht uns, die Versammlung derer, die sich auf Gott ausgerichtet haben. Was heißt Gemeinde im Griechischen? Ekklesia, die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Also die Gemeinschaft derer, die herausgerufen sind, sich auf Jesus Christus auszurichten, sich auf ihn als das Zentrum auszurichten. Das heißt, was ist die Bestimmung der Gemeinde Jesu? Die Bestimmung der Gemeinde Jesu ist, dass sie die Herrlichkeit Gottes in ihrer Mitte hat. Also in ihrer Mitte, das bedeutet nicht nur einfach physisch in der Mitte, okay, 2 Meter in die eine Richtung, 2 Meter in die andere Richtung, sondern in ihrer Mitte bedeutet symbolisch immer im Zentrum. Im Fokus, sag mal, die Herrlichkeit Gottes im Fokus. Also diese Gemeinde, die Sacharja hier sieht, ist nicht eine Gemeinde, die bestimmte Strukturen Strukturen im Fokus hat oder bestimmte Organisationsformen im Fokus hat oder bestimmte Regeln im Fokus hat und sagt, jawohl, das ist unser Schutz, so läuft's bei uns, das sind unsere Mauern, das sind unsere Grenzen, so läuft's bei uns und so läuft's bei uns nicht. Das ist Sicherheit, verstehst du? Das ist natürliche Sicherheit, das ist das natürliche Jerusalem. Aber das ist nicht das Wesen der Gemeinde Jesu Christi, des neuen Bundes, die eine geistliche Körperschaft ist. Amen. Sondern das Wesen der Gemeinde Jesu Christi, des neuen Bundes ist, dass sie einen vollkommen anderen Fokus hat. Und was für Menschen vielleicht verrückt erscheinen mag, ist für die Gemeinde Jesu Christi eigentlich selbstverständlich oder sollte selbstverständlich sein. Nämlich, dass wenn wir unseren Blick vollständig und ausschließlich und an erster Stelle auf ihn und seine Herrlichkeit ausrichten, dann wird er sich um all das andere kümmern. Er wird rings um uns her eine Schutzmauer sein, heißt es. Amen. Halleluja. Ja. Also das ist eine Entscheidung des Glaubens. Und die Versuchung ist immer da, irgendetwas anderes in den Fokus zu stellen. Und die Versuchung ist immer da, auch für die Gemeinde Jesu ist immer da, den Fokus auf etwas anderes zu richten, zu sagen, ja, wenn wir nur einfach diese Struktur ein bisschen verändern, wenn wir das ein bisschen anders machen, wenn wir, was weiß ich, wenn wir unsere Gottesdienstzeit auf eine andere Zeit legen, sodass die Leute besser ausschlafen können als Beispiel, dann wird die Erweckung ganz sicher beginnen. Ja. Genau, dann passiert wirklich Erweckung. Ja. Glaube ich, Daniel Kolender war es, der hat mal gesagt, jemand hat es ihm gesagt, vor Jahren gesagt, ja, wenn du nur deine Krawatte ausziehen würdest beim Predigen, dann würden die Menschen in ganz anderer Weise gezogen werden, dann würde Erweckung ausbrechen in deinen Meetings und er hat es dann tatsächlich gemacht, aber er sagt, es hat sich dadurch nichts verändert. Verstehst du? Weil, also das Wort Gottes macht deutlich, es sind nicht diese äußeren Dinge, die irgendetwas verändern. Es sind nicht diese äußeren Strukturen. Also es ist nicht dieser Ansatz im Äußeren, der wirklich die Antwort ist. Sondern letztendlich ist es so, die Antwort, pass gut auf, das musst du dir merken, das kannst du dir auch aufschreiben von mir aus, das kannst du auch im Facebook posten oder im Instagram oder sonst irgendwo. Weil das ist so entscheidend. Die Antwort auf jede Not, wir haben vorher für Nöte gebetet, wir haben vorher für Krankheiten gebetet, oder nicht für Krankheiten, sondern gegen Krankheiten gebetet. Wir haben vorher in Situationen hineingesprochen, in schwierige Situationen hineingesprochen. Aber weißt du, die Antwort auf jedes Problem, jeden Mangel, jede Not in deinem Leben ist immer mehr von Gott. Amen. Ist immer mehr von Gott. Mehr von seiner Herrlichkeit. Mehr von der Substanz Gottes in deinem Leben ist die Antwort. Das ist das, was Gott Sacharja zeigt. Diese Körperschaft, die ich aufrichten werde am Ende der Zeit. Und das ist ein Teil der Wiederherstellung aller Dinge. Diese Körperschaft, die ich aufrichten werde, wird eine Körperschaft sein, die sich mehr als nach allem anderen danach ausstreckt, mehr von mir in ihrer Mitte zu haben, die sich darauf ausrichtet, meine Herrlichkeit zu erkennen, meine Herrlichkeit zu beherbergen, meine Herrlichkeit in ihrer Mitte wohnen zu haben, nicht nur ab und zu mal einen Besuch von meiner Herrlichkeit zu haben, sondern meine Herrlichkeit in ihrer Mitte wohnen zu haben. Amen. Die sich mehr als alles andere entschieden hat, das zur Priorität Nummer eins in ihrem Leben zu machen. Mehr von Gott. Also du weißt vielleicht, oder der Punkt ist der, manchmal weiß unsere Seele so genau, was die Lösung wäre, vermeintlich. Verstehst du? Wir denken jetzt zum Beispiel, viele Menschen denken jetzt, ja, die Lösung für die Corona-Krise, die die Welt hat, die Lösung für die Corona-Sache ist die Impfung. Und natürlich vom Natürlichen her kannst du durch eine Impfung ein Virus zurückdrängen, das ist keine Frage. Aber weißt du, die wirkliche Lösung auf all das, was durch diese Corona-Sache überhaupt ausgelöst worden ist, in der ganzen Gesellschaft und alles drumherum, ist ganz sicher nicht einfach nur eine Impfung. Und es sind auch nicht einfach nur irgendwelche politischen Weichenstellungen und es ist auch nicht einfach nur irgendeine politische Entscheidung, sondern die wirkliche Lösung, beziehungsweise die wirkliche Antwort, was wirklich heilt, was wirklich weiterbringt, ist einfach mehr von Gott in unserem Leben. Mehr von Gott in unseren Nationen. Mehr von Gott in Deutschland. Mehr von Gott in Österreich. Mehr von Gott in der Schweiz. Das ist die Antwort. Das ist das, was wir wirklich brauchen. Und das ist das, was anscheinend die Menschen, die Saharia gesehen hat in seiner Vision und die in dieser Stadt, in diesem neuen Jerusalem wohnen, was diese Menschen erkannt haben. Sie haben erkannt, die Herrlichkeit Gottes im Zentrum unseres Lebens ist unser Schutz, ist unsere Bewahrung, ist unsere Führung, ist unsere Leitung, ist unsere Kraft, ist unsere Zuflucht, ist unsere Lösung, ist alles, was wir brauchen. Amen. Ich meine, als David die Bundeslade nach Jerusalem geholt hat zum ersten Mal und dann dieses Unglück passiert ist mit dem Usa, weil er die Bundeslade ungebührlich berührt hat und er dann tot umgefallen ist, bekam David ja Angst vor der Bundeslade und hat deswegen gesagt, na, ich will die Herrlichkeit Gottes nicht so nah bei mir haben und hat sie deswegen im Haus von Obed-Edom untergestellt. Ihr kennt die Geschichte, ja. Und dann heißt es dann aber, David beobachtete, was mit dem Haus Obed-Edoms passierte und er sah, das Haus Obed-Edoms war über die Maßen gesegnet ab dem Moment, wo die Herrlichkeit Gottes, die Bundeslade war ja der Ort, an dem sich damals die Herrlichkeit Gottes manifestierte, ab dem Moment war das Haus Obed-Edoms unendlich gesegnet, weil die Herrlichkeit Gottes in seinem Haus war. Amen. Mit anderen Worten, wenn Obed-Edom vorher Finanzprobleme hatte, dann hatte er jetzt keine Finanzprobleme mehr. Wenn Obed-Edom vorher, was weiß ich, einige Kranke in seiner Familie hatte, dann wurden sie jetzt geheilt. Wenn Obed-Edom vorher, was weiß ich, keine Kinder kriegen konnte, dann konnte er Kinder kriegen. Wenn Obed-Edom vorher keine lauter Fehlgeburten bei seinen Kühen hatten, dann hatten die Kühe plötzlich keine Fehlgeburten mehr. Wenn die Kühe vorher keine Milch gegeben haben, plötzlich haben sie so viel Milch gegeben, dass er nicht mehr wusste, wohin mit der Milch. Also das sind die sichtbaren Auswirkungen der Herrlichkeit Gottes. David konnte sie sehen und deswegen war er so schlau und sagte, okay, nein, also was auch immer das Risiko sein mag, aber diese Herrlichkeit brauche ich in meinem Haus. Amen. Diese Herrlichkeit brauche ich in meinem Leben. Also was auch immer die Kosten sein mag. Ich hab in meinem ersten Buch Reise in die Herrlichkeit habe ich ein Kapitel geschrieben, das heißt, die Herrlichkeit Gottes zur Priorität Nummer 1 deines Lebens machen. Also das ist eine wirklich weise Entscheidung. Wenn du dich entscheidest, wenn wir uns entscheiden, wenn die Gemeinde Jesus sich entscheidet, die Herrlichkeit Gottes zur Priorität Nummer 1 unseres Lebens zu machen, das ist eine Entscheidung für langfristigen Segen. Ja, es kann sein, dass die Herrlichkeit Gottes erstmal manches aufrührt und ein bisschen erschüttert, so wie der Usa, das war ja auch so ein Zeichen, okay, ja, Unreinheit und so weiter geht nicht in der Herrlichkeit Gottes. Da wird manches gereinigt, da wird manches umgestellt, aber nicht von Menschen, nicht strukturell umgestellt, sondern einfach durch die Gegenwart Gottes. Aber am Ende ist es das mehr als wert, weil am Ende bewirkt die Herrlichkeit Gottes immer bleibenden Segen. Amen. Halleluja. Also, mehr von ihm, mehr von seiner Herrlichkeit, mehr von der Manifestation seiner selbst in unserem Leben ist die Antwort auf den Schrei unserer Herzen nach echter Veränderung. Amen. Martin hat vorher 2. Korinther 3,18 zitiert. Da steht, wie du verändert wirst, wie du wirklich verändert wirst. Da steht's. 2. Korinther 3,18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild. Und zwar von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist geschieht. Mit anderen Worten, wie werden wir verwandelt? Wie wird unsere Seele verwandelt? Wie werden unsere Beziehungen verwandelt? Wie werden unsere Umstände verwandelt? Wie wird unser Land verwandelt? Indem wir die Ablenkungen zur Seite tun und unseren Fokus richten auf die Herrlichkeit des Herrn, auf ihn, indem wir uns einzig und allein auf ihn ausrichten und sagen, Herr, auf dich alleine setze ich mein Vertrauen. Auf deine Herrlichkeit alleine setze ich mein Vertrauen. Meine Stadt mag keine Mauern haben und es mag sich manchmal vielleicht schutzlos anfühlen. Aber ich weiß, deine Herrlichkeit ist in meiner Mitte. Deine Herrlichkeit ist in meinem Haus. Deine Herrlichkeit ist in meiner Gemeinde und sie ist der feurige Ring und Schutzwall. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt steht hier noch was Interessantes in diesem Vers, den ich gerade gelesen habe. Wir werden nämlich verwandelt in dasselbe Bild. Und zwar, wie werden wir verwandelt? Oder wohin werden wir verwandelt? Also wir werden verwandelt, indem wir die Herrlichkeit anschauen. Aber wohin werden wir verwandelt? Wir werden verwandelt, sagt er, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Was heißt das? Das heißt, wir werden verwandelt von einer Ebene der Herrlichkeit Gottes hin zur nächsten Ebene der Herrlichkeit Gottes. Wir werden verwandelt von einer niedrigeren Ebene der Herrlichkeit Gottes zu einer höheren Ebene der Herrlichkeit Gottes. Wir werden verwandelt von einem bestimmten Gewicht der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben hin zu einem noch größeren Gewicht der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Wir werden verwandelt hin von einem Sohn und einer Tochter Gottes, die etwas von der Gegenwart Gottes trägt, hin zu jemand, der noch mehr von der Gegenwart Gottes trägt. Amen. Wie von euch wollen verwandelt werden? Halleluja. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist das, was Haggai 2 auch sagt. Größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Und an diesem Ort werde ich Frieden geben. Das heißt, es geht darum, dass wir tatsächlich als Gemeinde Jesu Christi, und ich glaube, weißt du, ich glaube, jetzt ist die Zeit, wie nie zuvor, ich spüre das so stark die letzten Wochen, jetzt ist die Zeit, wie nie zuvor, dass wir als Gemeinde Jesu Christi uns aufmachen und eine höhere Dimension der Herrlichkeit Gottes für uns in Anspruch nehmen und in Angriff nehmen und uns da hineinbewegen als je zuvor. Amen, das glaube ich von ganzem Herzen. Jetzt ist die Zeit dafür, nicht nach Corona, nicht nach, sondern jetzt ist die Zeit. Ich glaube, jetzt ist die Zeit dafür. Jetzt ist die Zeit. Ich habe neulich, spät abends habe ich hier allein gebetet, hier im Gottesdienstraum. Das ist eine tolle Sache. Niemand da. Also ich freue mich auch, wenn ihr da seid, natürlich. Aber für diese spezielle Zeit des Gebets habe ich hier einfach gebetet, habe Gott gepriesen und gelobt und gebetet. Und Gott sprach zu mir und hat mich erinnert an ein Erlebnis, das ich hatte vor 27 Jahren, und zwar damals, als wir unser erstes Gemeindezentrum, unsere ersten Gemeinderäumlichkeiten renoviert haben, damals in Kirchentell, 1994/95 war das, und wir haben das damals selber renoviert, und ich war eines Tages, weiß ich noch, da stand ich auf der Leiter hinten im Gottesdienstraum und habe die Wand gestrichen, weil wir haben das alles selber gestrichen und so, und habe die Wand dort gestrichen, und während ich die Wand dort gestrichen habe, hat damals Gott zu mir gesprochen und gesagt, an diesem Ort will ich meine Herrlichkeit niederlegen. Und damals, ich meine, da war ich noch ein bisschen jünger als heute. Ich war ungefähr so alt, wie der Martin heute ist, war ich damals. Ja. Und damals habe ich noch kein Verständnis gehabt, wirklich davon, was eigentlich die Herrlichkeit Gottes ist. Ich hatte davon kein wirkliches Verständnis. Ich kannte das Wort, aber ich hatte kein tieferes Verständnis, was eigentlich die Herrlichkeit ist. Aber Gott hat zu mir gesprochen und gesagt, an diesem Ort will ich meine Herrlichkeit niederlegen. Und tatsächlich haben wir, so können wir sagen, definitiv ab 2010 in diesen Räumen stark seine Herrlichkeit erlebt und auch permanent seine Herrlichkeit erlebt. Davor haben wir es immer mal erlebt und dann wieder nicht und dann wieder mal und wieder nicht. Rinn in die Kartoffel, raus aus die Kartoffel und so weiter. Aber ab 2010 haben wir begonnen, es permanent zu erleben, dort in diesen Räumen. Und dann irgendwann natürlich sind wir dann umgezogen und es ging dann weiter in anderen Räumen. Und Gott hat mich daran erinnert, an dieses Erlebnis, wo er damals zu mir sprach und sagte, an diesem Ort will ich da meine Herrlichkeit niederlegen. Und dann sagt er zu mir, und ich möchte, dass du genau das, was ich damals zu dir gesagt habe, auch für diese Räume hier in Anspruch nimmst. Aber ich möchte, dass du es nicht auf der Ebene in Anspruch nimmst, auf der ihr die letzten Jahre bereits erlebt habe, sondern ich möchte, dass du es auf einer neuen Ebene in Anspruch nimmst, dass ich meine Herrlichkeit in einer neuen Dimension und in einer neuen Ebene hier in diesen Räumen niederlegen werde. Amen. Halleluja. Oh, preist den Herrn. Halleluja. Weißt du, und du weißt nicht vorher, wie es aussieht. Du weißt nicht genau, wie es sein soll. Und wir haben schon vieles erlebt. Aber weißt du, ich spüre einfach in meinem Inneren und ich möchte dir heute Morgen wirklich da Hunger machen. Ich möchte dich da einfach ansprechen. Ich möchte dich da, weißt du, ich glaube von ganzem Herzen, es ist die Zeit für eine neue Ebene. Es ist die Zeit für eine neue Dimension der Herrlichkeit Gottes in unser aller Leben. Und die größte Verheißung liegt auf denen, die die Ablenkungen der Zeit hinter sich lassen und die sich entscheiden, ihren Fokus nur noch auf eine Sache auszurichten, nämlich auf ihn, auf seine Herrlichkeit und auf mehr von ihm. Ja, die größte Verheißung, es ist interessant, die größte Verheißung, die eine Gemeinde in der Offenbarung bekommen hat bei diesen 7-Cent-Schreiben-Gemeinden, die größte Verheißung, die eine Gemeinde bekommen hat, war die Gemeinde in Laodicea. Und die Gemeinde in Laodicea, das war die Gemeinde, die ja bekannt ist als die Gemeinde, die lau war, ja, weil Jesus sagt, weil du lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Mit anderen Worten, was heißt das? Es war eine Gemeinde, die offensichtlich, die zwar an Jesus glaubte und die mit Jesus unterwegs war, aber die offensichtlich von allen möglichen anderen Dingen abgelenkt war und irgendwie ihren Fokus verloren hatte und deswegen irgendwie so zerfahren war und nicht richtig ausgerichtet war. Und ich glaube, das ist ein Bild für einen großen Teil des Leibes Christi letztendlich in der westlichen Welt, in unserer Zeit. Ja. Es gibt so viele Ablenkungen. Es gibt so viele Möglichkeiten, womit du dich ablenken kannst den ganzen Tag. Du hast immer irgendeine Möglichkeit, weißt du, irgendwas, was dir wieder eine feste Mauer gibt, was dir wieder einen Halt gibt. Lies eine E-Mail. Oh, was schreibt der? Ja, schau ins WhatsApp. Schau hier. Ja, telefonier. Mach das. Du kannst dich den ganzen Tag beschäftigen und ablenken, wenn du das willst. Und damit irgendwie für deine Seele so eine gewisse Sicherheit der Beschäftigung, so ein gewisses Gefühl, ja, ich lebe schaffen. Und trotzdem lebst du nicht wirklich, weil wirklich leben tut nur der, der aus der Herrlichkeit Gottes herauslebt, der fokussiert auf Gott lebt, der aus seiner Kraft lebt, der aus seiner Liebe lebt, der ihn kennt, der fokussiert ist auf ihn einfach. Das ist der, der wirklich lebt. Wer ihn hat, der hat das Leben. Amen. Und die größte Verheißung, die ein Engel einer Gemeinde in den 7-Cent-Schreiben in der Offenbarung gibt, die größte Verheißung ist die Verheißung an die Gemeinde in Laodicea, weil er sagt nämlich zu ihr, wenn du überwindest, wer überwindet, wer die Ablenkung überwindet, wer die Lauheit überwindet, wer diesen Geist der Zeit überwindet, wer das überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Weil das ist eine gewaltige Verheißung. Amen. Dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Halleluja. Das heißt mit anderen Worten, mit dem gemeinsam werde ich regieren hier in dieser Welt. Weißt du, da wo die Herrlichkeit Gottes ist, das habe ich auch in einem meiner Bücher geschrieben, da wo die Herrlichkeit Gottes ist, da ist die Regierungsautorität Gottes. Also aus der Herrlichkeit Gottes heraus sprichst du und es geschieht. Also du kannst so viele Dinge tun und wir haben das auch die ersten Jahre unseres Dienstes haben wir versucht, dieses Gemeindemodell anwenden, diese Struktur anwenden. Ja, vielleicht kommt so der Durchbruch, vielleicht kommt so noch mehr Erweckung und so weiter. Aber weißt du, du kannst 1000 Programme machen und ich sage nicht, dass es nicht eine gewisse Attraktivität hat. Programme haben auch eine Attraktivität und Unterhaltung hat auch eine Attraktivität und ein super auf die Menschen unserer heutigen Zeit abgestimmtes Gottesdienstprogramm hat auch in sich eine gewisse Attraktivität und du kannst eine bestimmte Zahl von Menschen sicherlich anziehen dadurch. Aber ich sag dir, unter dem Strich wird am Ende nichts so attraktiv sein wie die reale, manifeste Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Das glaube ich von ganzem Herzen. Amen. Bei all das andere, ich sag's dir, wie es ist, all das andere können andere auch. Ein gutes Programm kann auch der Musikverein machen. Auch gute Musik, ja, ein gutes Programm oder Geselligkeit kann auch der Altverein machen. Also all das kann, diese ganzen natürlichen Dinge, diese Programme, das kann letztendlich jeder machen, der ein paar natürliche Fähigkeiten hat. Aber die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, die manifeste Präsenz Gottes, die alles verändert, die den Himmel hier auf die Erde bringt, die seine Wunder in unsere Erde hineinbringt. Diese manifeste Gegenwart Gottes kann kein Mensch produzieren, kann kein Mensch machen, aber wir können unsere Herzen darauf ausrichten und wir können erkennen, ja, das ist tatsächlich die Antwort auf alles. Das ist das, was wir wirklich brauchen. Das ist das, worum es wirklich geht. Halleluja. Und das wird unsere Nationen wirklich verändern. Amen. Halleluja. Und ich glaube, ihr Lieben, jetzt ist die Zeit, in diese neue Dimension hinein einzutreten. Ja, ich hatte vor Jahren hatte ich diesen Traum, ich habe es schon mal öfters mal erzählt, es ist schon einige Jahre her, da hatte ich diesen Traum und in diesem Traum bin ich eine Straße entlang gegangen und da war eine große Schlange von Menschen, die sich diese ganze Straße, die auf dem Trott war, standen, die diese Straße hingezogen hat. Die Schlange war so lang, dass du am Anfang, hinten am Ende der Schlange gar nicht sehen konntest, wohin die Schlange eigentlich ging, und ich bin in diesem Traum einfach diese Schlange entlang gelaufen, diese Schlange von Menschen, die alle anstanden, ohne Abstand übrigens, preist den Herrn, das war noch vor Corona. Und ja, heute, wenn du sowas träumen würdest, würdest du so im Traum denken, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Wo ist der Abstand? Und ich bin diese Schlange entlang gelaufen, und weil ich einfach in meinem Herzen in dem Traum dachte, ich muss doch sehen, für was so viele Leute einfach so geduldig anstehen, um da reinzukommen. Und bin dann diese Schlange entlang gelaufen und dann ging es um so eine Kurve rum und dann bin ich dieser Schlange nachgelaufen und dann ging diese Schlange von Menschen, die ergoss sich dann so in einen Vorraum eines Gebäudes und dieser ganze Vorraum, der war so verglast und dieser ganze Vorraum war gefüllt mit Menschen, es war so verglaster Vorraum und dann gab es da wieder ein Glasfenster von diesem Vorraum und durch dieses Glasfenster konnte man dann in den Hauptraum schauen und der Hauptraum war natürlich auch vollkommen überfüllt und die Leute drückten sich an diesem Glasfenster, so wie wir da oben diese Glasfenster hinter der Empore haben, die hier in den Raum reinschauen, ja, und die Leute drückten sich die Nase platt an diesen Glasfenstern, um nur einfach in diesen Raum hineinschauen zu können. Und ich schaute in diesen Raum hinein, weil ich dachte, jetzt will ich doch sehen, was passiert in diesem Raum, dass die Leute so fokussiert sind und so fasziniert sind und unbedingt sehen wollen, was in diesem Raum ist. Und dann schaue ich in diesen Raum und was sehe ich? Ich sehe eine Bühne und auf der Bühne sehe ich Irina und noch verschiedene andere Leute. Und mich habe ich dann auch gesehen, sowas kannst du nur im Traum, ja, dass du dich selber siehst im Traum. Und wir standen einfach auf der Bühne und haben einfach Gott gepriesen und angebetet, waren einfach verloren in ihm, hatten unsere Augen geschlossen und waren einfach nur fokussiert auf ihn. Aber davon ging so etwas Faszinierendes aus, dass diese ganzen Menschen bereit waren, hunderte von Metern Schlange zu stehen, nur um in dieses Gebäude hineinzukommen und sich vielleicht am Ende die Nase an der Scheibe platt zu drücken, um etwas von dem mitzubekommen, was in diesem Raum passierte. Weißt du, das ist die Attraktivität Gottes. Das ist nicht die Attraktivität von Menschen. Die haben sich nicht die Nase platt gedrückt, um zu gucken, oh, hat er eine Krawatte an heute Morgen oder hat er keine an? Oder, was hat die Irina für einen Rock an heute? Oder was hat sie? Nein, weißt du, das war es nicht. Es war nichts im Natürlichen, es war auch nicht. Die haben sich auch nicht die Nase platt gedrückt, weil ihnen irgendjemand erzählt hat, oh, hier hörst du die beste Musik. Das ist mindestens so gut wie Bach und Offenbach und alles zusammen. Nein, das war nicht der Grund. Es war nichts, was die Sinne befriedigt hat. Es war nichts, was das Fleisch befriedigt hat. Es war nichts irgendwie, weißt du, da war auch keine Sensation. Da war auch niemand, der irgendwie gewaltige Storys erzählt hätte von irgendwelchen, gewaltigen Geschichten einfach, die irgendwo passieren. Es war nichts, was im Natürlichen attraktiv war, sondern es war einfach die Gegenwart Gottes. Die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Und die Menschen wussten in ihrem Herzen, intuitiv, in diesem Traum, sie wussten, das, was sich da manifestiert, das ist die Antwort auf jede Not, jedes Bedürfnis, jede Sehnsucht, jeden Wunsch, jeden Traum, jede Vision, die ich in meinem Herzen trage. Das ist die Antwort. Oh, Halleluja. Weißt du, und der Tag, wo du das erkennst und im Glauben ergreifst, dass es bei dir nicht anders ist, das ist ein großer Tag. Der Tag, wo wir als Gemeinde Jesu das erkennen, dass es nicht unsere Programme sind, dass es nicht unsere durchstrukturierten, an die Menschen dieser Zeit angepassten Programme sind. Nach dem Motto, mach nur keinen Gottesdienst, der länger als, 1,5 Stunden geht oder so, sonst verprellst du die Menschen. Schau, wir haben es schon geschafft. Wir sind schon länger als anderthalb Stunden hier. Und du bist immer noch da. Bist noch nicht davongelaufen. Ja, verstehst du, weil... Weißt du, es geht nicht darum, ein abgezirkeltes Programm zu machen, das in unseren Tagesablauf irgendwie reinpasst, so nach dem Motto, okay, Gottesdienst, Braten, Kinderbesuch oder was auch immer, Kaffee trinken oder sonst irgendwas und dann irgendwie zwischendurch kurzer Snack im Gottesdienst. Geistlicher Snack, ich nenne es geistliche Snacks. Also Gott hat uns nicht bestimmt, von geistlichen Snacks zu leben, sondern er möchte, dass wir in und aus seiner Herrlichkeit herausleben. Amen. Halleluja. Bist du bereit dazu? Die Herrlichkeit Gottes in ihrer Mitte. Weißt du, das ist das Attraktivste überhaupt. Schau, Jesaja 60, das ist noch eine Stelle, die gebe ich dir dazu, weil da ist es dargestellt. Und es ist ja relativ bekannt, auch dieser Text, es beginnt, steh auf, sei Licht, denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Weißt du, das ist jetzt die Zeit dafür, dass die Herrlichkeit Gottes über der Gemeinde Jesu erstrahlt wie nie zuvor. Und jetzt hör die Konsequenz. Was ist die Konsequenz davon? Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Ist das attraktiv oder was? Amen. Also Menschen können Milliarden auf ihrem Konto haben. Menschen können die mächtigsten Leute im Politischen sein oder was auch immer. Aber weißt du, das, was du hast, wenn du die Herrlichkeit Gottes hast, wenn du die Kraft Gottes hast, dann ist es etwas, was sie mit ihrem ganzen Geld nicht bezahlen können und was sie mit ihrer ganzen Macht nicht aufwiegen können. Es ist mehr als alles andere und es ist genau das, was sie genauso brauchen wie der Ärmste der Armen und wie der Kränkeste der Kranken. Amen. Und deswegen heißt es so, und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe rings um deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden. Denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Jetzt sind wir wieder beim Vieh. Ja. Das ist eben auch so ein Punkt. Weißt du, das ganze Thema Versorgung, Finanzen und so weiter ist in der Herrlichkeit Gottes gelöst. Es ist gelöst, weil es wird dahin kommen. Die Menschen werden kommen und das Vieh wird kommen. Die Stadt wird voller Menschen und voller Vieh sein. Sprich voller Versorgung, sprich voller Wohlstand, sprich voll all dem, was du brauchst. Ja, dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen, eine Menge Kamele wird dich bedecken. Freust dich schon drauf, wenn du unter den Kamelen liegst. Junge Kamele von Midian und Eva. Sie alle werden aus Saba kommen. Gold und Weihrauch tragen sie. Das sind alles Bilder einfach für Wohlstand, für Versorgung. Und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Alle Schafherden von Kedar werden sich zu dir versammeln. Die Widder Nebajots werden dir zu Diensten stehen. Mir zum Wohlgefallen werden sie auf meinen Altar kommen. Und das Haus meiner Herrlichkeit werde ich herrlich machen. Amen. Halleluja. Jetzt ist die Zeit, wo Gott seine Gemeinde herrlich macht wie nie zuvor. Jetzt ist die Zeit, wo Gott seine Gemeinde erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Jetzt ist die Zeit, wo er dich ruft, dich zu positionieren, auszurichten auf diese Herrlichkeit Gottes, auszurichten auf die Substanz seiner Gegenwart, die Ablenkungen wegzutun, alles, was deine Seele ablenken möchte. Weißt du, alles, was deine Seele sagen möchte, ja, aber dafür brauche ich noch eine spezielle Lösung. Ja, aber da brauche ich noch dies oder brauche ich noch jenes. Ja, mag schon sein, dass du da noch dies oder jenes brauchst, aber es kommt alles aus seiner Herrlichkeit. Auch die Lösungen kommen aus seiner Herrlichkeit. Die Führung kommt aus seiner Herrlichkeit. Die Weisheit kommt aus seiner Herrlichkeit. Die Kraft kommt aus seiner Herrlichkeit. Alles kommt aus ihm oder aber es ist nur menschlich und somit nur begrenzt. Amen. Wie viele von euch wollen angeschlossen sein an unbegrenzte Ressourcen? Unbegrenzte Ressourcen der Kraft, unbegrenzte Ressourcen der Freude, unbegrenzte Ressourcen der Liebe, unbegrenzte Ressourcen der Weisheit, unbegrenzte Ressourcen. Halleluja. Komm, dann lass uns mal aufstehen zusammen. Preis den Herrn. Halleluja. Weißt du, ich glaube, Gott ruft uns in dieser Zeit. Er ruft die Gemeinde Jesu, auch ihr über Livestream übrigens. Ich hoffe, dass ihr noch ein paar Leuten einfach sagt, dass sie mit einschalten sollen, weil ich glaube, dass das, was heute ergeht, wirklich ein Ruf ist, ja, nicht nur hier an diese Gemeinde, sondern wirklich in den Leib Christi hinein. In den Leib Christi hinein. Und weißt du, was es braucht, ist einfach, es braucht einfach die Demut anzuerkennen, wir brauchen Gott. Es braucht einfach diese Demut anzuerkennen, zu sehen, ohne ihn sind wir nichts. Es braucht diese Demut. Es war jetzt interessant, als ich am Freitag diese Botschaft bekommen habe, kurz drauf kam eine E-Mail rein von einer Frau, die ich überhaupt nicht kenne, in der Nähe von Frankfurt wohnt. Sie schrieb, sie war einmal bei unserer Konferenz, letztes Jahr in Pfingsten war sie bei der Konferenz, und sie hatte einen prophetischen Traum, und den schrieb sie mir. Und in diesem Traum hat sie eine Brücke gesehen, eine Hängebrücke gesehen, und diese Brücke hing also in der Mitte durch und ging auf die andere Seite rüber. Und es ging darum, in diesem Traum ging es darum, dass die Gemeinde Jesu Christi sollte auf die andere Seite dieser Hängebrücke übergeführt werden. Und sie sah in diesem Traum, sah sie mich als Leiter auch. Und es war so in der Mitte dieser Brücke, am tiefsten Punkt dieser Brücke. Und sie sagte, dieser Punkt, habe ich empfunden, steht für Demut. Es steht für diesen tiefsten Punkt. Ja, es steht für diesen Punkt, wo wir anerkennen, dass wir Gott brauchen. Und in dieser Mitte, da war eine Sperre aufgerichtet. Und ich hatte wohl in diesem Traum, hatte ich so meinen Schülern, Glory Life Schülern oder was auch immer, hatte ich den Auftrag gegeben, einfach diese Sperre zu bewachen, und sie sollte aber in wenigen Tagen weggenommen werden. Und sie hat in diesem Traum so empfunden, ja, es ist die Sperre der Demut. Es ist die Sperre der Demut. Mit anderen Worten, die Quintessenz davon war, Gott möchte die Gemeinde Jesu Christi in dieser Zeit auf eine, ja, über die Brücke in eine neue Ebene der Herrlichkeit hineinführen. Im Alten Testament wäre das Bild vielleicht über den Jordan führen, ins verheißene Land hinein, in eine neue Ebene der Herrlichkeit Gottes hinein. Aber der Schlüssel dafür ist, wir müssen tief gehen. Das heißt, wir müssen anerkennen, dass wir Gott brauchen, dass wir von uns selber heraus nichts können, dass wir von uns selber heraus nichts sind. Wir müssen in diese Demut hineingehen, und wir müssen in diese Demut hineingeführt werden, weil nur in dieser Demut werden wir diese Brücke überqueren. Amen. Wie viele von euch sind bereit, über diese Brücke zu gehen? Immer noch, auch jetzt, wo ich über Demut gesprochen habe. Was ist immer so? Vorher sagst du, ja, mehr von der Herrlichkeit, Halleluja, preist den Herrn. Aber es ist tatsächlich, weißt du, die Demut ist eine Sperre, beziehungsweise nicht die Demut ist die Sperre, sondern der Stolz ist die Sperre, weil es heißt, den Stolzen widersteht Gott, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Weißt du, die auf ihre eigene Kraft vertrauen, die auf ihre eigenen Programme vertrauen, die auf ihre eigene Weisheit vertrauen, auf ihre eigenen Strukturen vertrauen, sie werden nicht das Gewicht der Herrlichkeit Gottes tragen können am Ende. Aber diejenigen, die sagen, Herr, ich brauche dich mehr als alles andere. Ich bin angewiesen auf dich. Ich brauche verzweifelt mehr von dir. Mehr von dir ist die Antwort auf alles in meinem Leben. Diejenigen, sie werden von Gott über diese Brücke geführt werden. Und da ist jetzt diese neue Ebene der Herrlichkeit bereits für euch bereit. Streckt euch einfach mal aus. Ich möchte einfach für euch beten. Danke, Vater. Danke, Vater, von ganzem Herzen für dein Wort heute Morgen, Herr. Danke, dass du zu jedem Einzelnen sprich's in seinem Herzen, Herr, und in ihrem Herzen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du in unserem Herzen wirklich diese Klarheit bewirkst, Herr. Diese Ausrichtung bewirkst, Herr. Diese Ausrichtung, die wirklich die Stadt der Herrlichkeit ausmacht, Herr. Die dieses Jerusalem ausmacht, das Sacharja gesehen hat, Herr. Die diese wiederhergestellte Braut Jesu Christi ausmacht, Herr. Nämlich dieser Fokus auf dich allein, dieser Fokus auf deine Herrlichkeit, dieser Fokus auf dich, Jesus, dieser Fokus auf dich, Vater. Und Herr, wir bitten dich um Vergebung, wo wir abgelenkt waren, wo unsere Seelen abgelenkt waren, wo wir allen möglichen Gedanken Raum gegeben haben, uns hiervon und davon haben ablenken lassen, wo wir vielleicht gekämpft haben aus eigener Kraft, wo wir für uns selber gekämpft haben, wo wir dachten, ja, ich muss kämpfen, damit meins durchkommt. Aber Herr, es geht nicht darum, dass unseres durchkommt, sondern es geht darum, dass deins durchkommt. Es geht darum, dass deine Herrlichkeit sich manifestieren kann hier auf diesem Planeten. Es geht darum, dass du einen Wohnort findest in der Gemeinde Jesu Christi, Herr. Herr, nicht nur ab und zu mal einen Besuchsdienst der Herrlichkeit Gottes oder einen Besuch von Gott, eine sporadische Heimsuchung Gottes, sondern es geht darum, dass unsere Versammlungen, unsere Gemeinden zu einem permanenten Wohnort deiner Herrlichkeit werden, Herr. Ja, dass unsere Leben, Herr, unsere Familien, Herr, unsere Häuser, Herr, zu einem permanenten Wohnort der Herrlichkeit Gottes werden. Darum geht es. Darum geht es, Herr. Und danach strecken wir uns aus und darauf richten wir uns aus, Herr. Und wir bitten nicht um Vergebung, wo wir auf irgendwas anderes mehr ausgerichtet waren als darauf. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Könnt ihr das wechseln zu dem Soaking? Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Gott spricht zu dir gerade jetzt. Also seine Gegenwart ist hier. Seine Gegenwart ist hier. Da ist ein Ruf in etwas Neues. Da ist ein Ruf in etwas Neues. Da ist ein Ruf in etwas Neues. Da ist ein Ruf in etwas Neues. Gott ruft dich. Gott ruft uns. Gott ruft seine Gemeinde in eine neue Ebene. Gott ruft seine Gemeinde in eine neue Dimension. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Ja, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, wirke an unseren Herzen, Herr. Bewirke in uns diese Entschiedenheit, Herr. Weißt du, wenn du hier bist heute Morgen und du spürst vielleicht in deinem Herzen, ja, ich möchte mich ganz neu ausrichten, wirklich auf die Herrlichkeit Gottes, auf ihn, auf seine Gegenwart, dass seine Gegenwart in meinem Leben wirklich übernehmen kann. Es geht ja um die Übernahme Gottes, dass sie unseren Verstand übernimmt, dass seine Gegenwart unsere eigene Kraft übernimmt. Darum geht es. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte einfach gerne wirklich mich da hineinbeugen, wirklich in diese Übernahme der Herrlichkeit Gottes, dann da einfach, wo du bist, du fühl dich einfach frei zu tun, wozu du einfach empfindest, was du tun sollst. Du kannst knien, wenn du magst, du kannst einfach sitzen, du kannst stehen, deine Hände ausstrecken, du kannst auch, solange Platz ist und Abstand gehalten wird, kannst du auch hier an den Altar kommen, an die Bühne quasi und da beten und dahin knien. Was du auf dem Herzen hast, tu das einfach. Einfach, lass uns einfach wirklich einen Moment haben, wo wir uns einfach ihm ausliefern, wo wir uns einfach seiner Gegenwart hingeben, wo wir uns einfach seiner Gegenwart ausliefern, wo wir einfach ihm die Ehre geben und sagen, Herr, du bist die Priorität in meinem Leben. Ich brauche dich mehr als alles andere. Alles, was mein Verstand manchmal sagt, was ich eigentlich brauche, ist es letztendlich nicht wirklich, sondern was ich wirklich brauche, bist du. Was ich wirklich brauche, ist mehr von dir. Was ich wirklich brauche, ist deine Gegenwart in meinem Leben in einer neuen Dimension. Und vielleicht bist du hier und du hast schon viel erlebt. Und hier sind einige, die schon viel erlebt haben, die schon gewaltige Wunder erlebt haben, die Totenauferweckungen erlebt haben, die kreative Wunder erlebt haben, die Gegenwart Gottes erlebt haben in einer gewaltigen Art und Weise. Aber ich sage dir heute Morgen im Namen von Jesus, da ist noch mehr. Da ist noch mehr für dein Leben. Da ist noch mehr für dein Leben. Halleluja. Und Gott sagt jetzt ist die Zeit, auf diese Ebene zu gehen. Jetzt ist diese Zeit. Jetzt ist diese Zeit. Jetzt ist diese Zeit, es zu empfangen. Jetzt ist diese Zeit. Nichts und niemand hindert seinen Geist, sich auszugießen. Nichts und niemand hindert seine Herrlichkeit, sich zu manifestieren. Keine Maske, kein Abstand, nichts hindert es. Nichts. Sondern er ist hier. Er ist hier und das ist alles, was wir brauchen. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, Jesus, dass du hier bist. Puh, danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, Jesus, dass du unsere Herzen transformierst, dass du unsere Herzen verwandelst. So wie es von Saul heißt, in einem Moment wurde er verwandelt in einen neuen Menschen. Danke, Herr, dass deine Herrlichkeit uns verwandelt, Herr. Danke, dass deine Herrlichkeit uns verändert, Herr. Danke, dass deine Herrlichkeit uns in dein Bild verwandelt, Herr. Oh, so wie du, Jesus. So wie du in dieser Welt, Herr. Das ist unser Ziel. Das ist unser Begehren. Das ist unser Wunsch. Danach strecken wir uns aus. Halleluja. Halleluja. Reinige unsere Herzen, Herr. Durchwirke unsere Herzen. Durchspüle unsere Herzen, Herr. Wir danken dir. Danke für deine Gegenwart. Du am Livestream, geh einfach mit rein. Du kannst tun, was auch immer du empfindest, was du tun sollst. Du kannst dich hinknien, du kannst dich auf den Boden legen, du kannst einfach die Gegenwart Gottes aufsaugen, du kannst dich auf den Rücken legen oder was auch immer du willst. Einfach richtig einfach aus auf seine Gegenwart. Weißt du, in seiner Gegenwart ist die Antwort. In seiner Gegenwart ist Heilung. In seiner Gegenwart ist eine ganz neue Perspektive. In seiner Gegenwart ist eine neue Hoffnung. Seine Gegenwart erquickt dein Herz. Seine Gegenwart stärkt dein Herz. So wie Mose gesagt hat, wenn dein Angesicht nicht mit uns geht, dann wollen wir nicht da hinaufziehen. Aber Gott sagte, ich werde mit dir sein. Mein Angesicht wird mit dir sein. Weil bevor Mose loszog, stellte er sicher, dass die Gegenwart Gottes mit ihm ging. Und das ist es, weißt du, das ist, was diesem Haus, das sich Gemeinde nennt, Bestand gibt. Es ist nicht ein Gebäude. So schön dieses Gebäude hier ist, weißt du, aber dieses Gebäude an sich ist überhaupt keine Garantie für irgendetwas, weil es sind nicht Steine, die irgendeine Bestandsgarantie für irgendetwas geben, Herr. Sondern es ist seine Gegenwart. Seine Gegenwart ist ewig. Seine Gegenwart ist ewig. Seine Gegenwart ist ewig. Oh, Halleluja. Vater, in dem Namen Jesus bitten wir dich gemeinsam. Und ich bitte dich einfach als Leiter hier in diesem Haus, so wie du zu mir gesagt hast, ich bitte dich darum, dass du deine Gegenwart hier in diesem Haus niederlegst, Herr. In einer neuen Ebene, in einer neuen Dimension. Wie es bisher nicht gewesen ist. Eine neue Dimension. Von heute an, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Und ich bete, Vater, dass du jeden Einzelnen hier, jeden, der meine Stimme hört, Herr, mit hineinziehst, Herr, in dieses neue Land, Herr. Dass jeder über die Brücke geht. Jeder über die Hängebrücke geht, Herr. Dass jeder bereit ist zu sagen, ja, egal wie niedrig ich mich machen muss von mir aus, aber ich will hineingehen in diese neue Ebene der Herrlichkeit. Weißt du, ich erinnere mich daran, wie im Jahr 2010, bevor die Herrlichkeit Gottes sich einfach mit einem neuen Gewicht in unserer Mitte freigesetzt hat. Ich weiß genau, wie einfach die Tage, Wochen davor, wie von allen Seiten eingeengt war, also wie soll man sagen, von allen Seiten bedrängt sozusagen. Ja. Und ich nicht wusste, wie geht's weiter. Und ich mehr oder weniger, ja, nicht durcheinander kann man nicht sagen, aber jedenfalls wirklich so on the edge, also am Rand war. Und wie ich dann zu jemand hinging, der die Herrlichkeit Gottes damals trug und mich gedemütigt habe, und er hat für mich gebetet und ich kann es spüren. Und in diesem Moment kam einfach die Kraft Gottes so stark auf mich. Und ich lag am Boden. Und ich Ja, ich war einerseits total tief gedemütigt, aber andererseits spürte ich die Kraft Gottes. Und ab da, weißt du, ab diesem Punkt, und es war der tiefste Punkt, ab diesem Punkt, wo ich da am Boden lag, ab diesem Punkt hat sich die Gegenwart Gottes manifestiert in einer neuen Dimension. Also Demut. Demut ist der Schlüssel. Demut ist der Schlüssel. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, Herr. Danke, Herr. Weißt du, Demut hat nichts mit Erniedrigung zu tun im Sinne von Gott will dich in den Staub erniedrigen, sondern Demut hat einfach damit etwas zu tun, dass du einfach alles andere loslässt. Also 1. Petrus 5, 6 heißt es, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt für euch. In anderen Worten, indem du all die Dinge, die dich jetzt vielleicht gerade noch so bedrängen und beschäftigen, indem du es einfach loslässt und dich einfach ihm auslieferst und sagst, Herr, übernimm du, Herr, mach du, Herr, wirke du. Gerade jetzt, du kannst es auch im Livestream tun, weil da ist seine Gegenwart, die einfach in einer neuen Dimension über uns einbricht. Heiliger Geist, komm, komm noch mehr, komm noch mehr. Setz deine Gegenwart frei hier in diesem Raum. Noch mehr als je zuvor. Setz deine Gegenwart frei unter deinen Söhnen und Töchtern, Herr. Lass jetzt die Zeit sein, Herr. Ja, jetzt. Jetzt. Danke, Herr, dass du jetzt unser Land heimsuchst, Herr. Danke, dass du jetzt unsere Nationen in der westlichen Welt heimsuchst. Ja, auch die englischsprachige Welt, die auch mit zugeschaltet sind heute. Danke, Herr, dass du sie heimsuchst, Herr, mit einer neuen Ebene deiner Gegenwart, Herr. Einer neuen Ebene deiner Herrlichkeit, einem neuen Gewicht, Herr, von dir. Danke, Jesus. Halleluja. Puh. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, und wenn du heute Morgen hier bist und du spürst einfach in deinem Herzen, du sollst einfach Jesus dein Leben ganz neu ausliefern. Du sollst einfach, vielleicht ist Sünde in dein Leben hineingekommen, vielleicht sind einfach Dinge, Haltungen in deinem Herzen. Vielleicht merkst du einfach nur, oh, ich bin irgendwie hart geworden oder gleichgültig oder einfach stolz, selbstgefällig, dass du denkst, ja, ich habe es eigentlich gut im Griff. So, weißt du, auch das ist schon der Beginn. Das ist das, was die Gemeinde in Laodicea ausgemacht hat. Aber wer überwindet, sagt er, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Und wenn du spürst, ja, da ist etwas, was ich einfach Gott abgeben soll, was ich einfach loslassen soll, dann einfach gerade jetzt, streck einfach mal deine Hände aus in seine Gegenwart und tu einfach ganz bewusst einfach das, was da einfach ist, was du einfach bei dir siehst, einfach, was dich vielleicht von Gott getrennt hat bisher, dass du es einfach auf ihn wirfst, dass du es einfach abgibst, dass du es einfach loslässt. Und ich bete im Namen Jesus für dich jetzt, dass das Blut Jesu Christi gerade jetzt, wir haben es vorher gesungen, das Blut, im Blut ist die Kraft. Im Blut ist die Kraft, dich zu reinigen. Ich setze jetzt diese reinigende Kraft, das Blut des Jesu Christi, überall hier im Raum frei. Die reinigende Kraft, das Blut des Jesu Christi, von jeder Selbstgefälligkeit, von jeder Zielverfehlung, von jeder Ablenkung, von jedem Kämpfen für sich selbst, von jedem Streiten für sich selbst. Ich setze jetzt die Kraft des Blutes Jesu Christi frei hier im Raum, die uns reinigt. So wie es heißt in 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von jeder Sünde. Danke, Herr, für deine reinigende Kraft gerade jetzt. Vielleicht bist du auch hier und, oder schaust über Livestream zu und du hast noch nie in deinem Leben wirklich eine bewusste Entscheidung überhaupt dafür getroffen, Jesus zum Herrn deines Lebens zu machen. Das kann auch sein. dann ist jetzt einfach deine Gelegenheit. Und ich möchte einfach mit dir ein Gebet sprechen und ich möchte es einfach vorsprechen. Aber während jeder tut einfach, was er einfach spürt, was der Heilige Geist jetzt möchte, dass er tun soll. Aber wenn du spürst, das sind Dinge, von denen Gott dich reinigen will, dann gib ihm diese Dinge. Wenn du spürst, das sind Dinge, die du loslassen sollst, die du abgeben sollst, dann gib ihm diese Dinge ab. Und wenn du hier bist oder über Livestream zuschaust und du hast noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen, dann sprich mir einfach laut das folgende Gebet nach und sag einfach: Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um mein Leben neu zu machen. Ich danke dir, Jesus, dass du wegen meiner Sünde gestorben bist am Kreuz und dass du wieder auferstanden bist aus den Toten, damit ich richtig gestellt werde. Heute nehme ich dein Erlösungswerk für mich persönlich an. Und ich sage vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt: Jesus, du bist mein Herr und du bist mein Erlöser. Vater im Himmel, ich gehöre zu deiner Familie. Nicht aus meiner Kraft, nicht weil ich so gut bin, sondern wegen der Gnade Gottes in Jesus. Heiliger Geist, komm und füll mich jetzt mit der Kraft des neuen Lebens und übernimm du jetzt die Herrschaft. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, vielleicht zum ersten Mal mitgebetet hast, wenn du über Livestream zuschaust, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de, dann wollen wir dir ein kleines Geschenk zuschicken. Wenn du hier live dabei bist, dann komm einfach gleich im Anschluss an den Gottesdienst hier nach vorne zur Astrid und sie gibt dir hier ein kleines Geschenk. Ja, einfach als Willkommensgruß in der Familie Gottes. Wir haben sowieso im Anschluss an den Gottesdienst noch einen kurzen Empfang für alle die, die entweder heute oder in den letzten Wochen neu zu Glory Life dazugekommen sind und noch nicht bei einem solchen Empfang dabei waren. Mit Irina und mir im Café gleich drüben werden wir diesen Empfang haben, im Anschluss an den Gottesdienst. Aber wenn du zum ersten Mal eine solche Entscheidung getroffen hast, dann wollen wir wirklich einfach, dass du Kontakt aufnimmst und wir wollen dir was Kleines schenken und wir wollen dir einfach in den ersten Schritten helfen, in dieses Leben, in Jesus hinein. Und wenn du hier bist oder über Livestream zuschaust und du bist vielleicht schon seit Jahren gläubig, dann sage ich dir trotzdem, mit dem heutigen Tag, mit dem, was du heute in deinem Herzen festgemacht hast, wenn du bei dieser Entscheidung bleibst, einfach die Herrlichkeit Gottes zur Priorität Nummer eins in deinem Leben zu machen, dann sage ich dir, wird dein Leben von heute an nicht mehr das Gleiche sein. Bei uns allen, ich bin zutiefst davon überzeugt, bei uns allen wird es nicht mehr das Gleiche sein, weil da ist eine neue Ebene der Gegenwart Gottes und wir können es spüren, hier im Raum, die Engel Gottes sind hier, seine Herrlichkeit ist hier auch da oben an der Empore. Gott ist mächtig am Wirken, Gott ist mächtig an den Herzen am Wirken. Überall, Gott ist mächtig am Wirken. Wir preisen ihn dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Liebe, Herr. Danke, Jesus, dass du nicht auf Abstand bist, Herr, sondern dass du uns so nahe kommst, Herr. Ja, wie ein Mann mit seinem Freund redet, so redest du mit uns. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja.